Jiří Gruša, es gibt das Europa der Bürokraten und es gibt das Europa der Literaten. Sie waren und sind ein Grenzgänger zwischen beiden Sphären, sage ich jetzt mal. Welches Europa ist Ihnen näher? Also ich muss sagen, nachdem ich jetzt meine Tätigkeit in Wien beendet habe, der Grund ist leicht zu benennen. Also das Europa der Bürokraten ist die Gefahr. Und das bedeutet nicht natürlich das Europa der Wähler. Also Europa der Bürokraten ist ein System, in dem jedes normales Verfahren in den Händen der Durchführer landet. Mhm. Und die machen es meistens falsch. Andererseits muss man ja sagen, die Arbeit wird schon in Brüssel vermutlich gemacht bei den Durchführern, wie Sie sagen. Ich meine nicht jetzt. Das Problem ist nicht sozusagen da oben Brussels, ja. Das Problem sind die Bürokraten in den einzelnen Ländern. Das ist die Erkenntnis meiner Karriere. Die Sprache der Literatur hat die Europäer ja miteinander verbunden, schon bevor der eiserne Vorhang aufging und schon bevor man so ein Gebilde, ein bürokratisches Gebilde namens Europa hatte. Und man fragt sich von Seiten der Kultur ja immer, ob dieser Brückenbau, dieses gegenseitige sich kennenlernen über die Literatur nicht vielleicht das viel Wesentlichere transportiert. Ich weiß nicht, ob das heutzutage nur klassisch mit dem Begriff der Literatur aus dem 19. Jahrhundert geht. Heutzutage ist das eigentlich eine Piktoratur. Das ja. heißt, ein bisschen Bilder dabei, ein bisschen Musik und alles zusammen. Aber wenn Sie das denken, dass man das durch diese Vermittlung der Rationalität plus Emotionalität erreichen könnte, dann haben Sie recht. Warum lässt sich dieses Gebilde Europa, von dem viele so lange geträumt haben, das vor wenigen Jahrzehnten noch zu Euphorie Anlass gab, warum lässt sich das heute so wenig vermitteln? Also warum ist Europa, das ja eine Frau sein soll, auf einem Stier entführt, ja. so eine spröde Schönheit, wenn überhaupt eine Schönheit? Wissen Sie, das war immer mein Problem in der deutschen Sprache, dass dort Europa ein Neutrum ist. Mhm. Also auf Tschechisch ist das auch eine klare Die-Frau. Mhm. Und ja, wie soll ich es beschreiben? Das Problem ist, wenn, also ich, das ist meine eigene Lebenserfahrung. Wenn man die Freiheit hat und lebt darin, die Gefahr besteht immer darin, dass man das für einen Natur- oder natürlichen Zustand hält. Und schon der alte Seifert, der Nobelpreisträger der Tschechen, hat in seinen Memoiren vor vielen Jahren geschrieben, wir waren glücklich und wir wussten nicht davon. Und er meinte die Erste Republik, gegen die alle protestiert haben und dies verlangt haben. Erst dann, als sie in dem Kommunismus mittendrin waren, dann kam dieser Satz. Und wenn sie frei sind und diese Generationen hier sind 20 Jahre, lieben sie, also ich rede jetzt über die Ossis, mhm. die leben 20 Jahre in einem System, wo all das möglich ist, wovon man früher nur träumte. Also das hat man längst vergessen, die Komplikationen, die wir früher hatten. Das ist ein wichtiges Stichwort. Sie schreiben schon sehr lange auf Deutsch und Sie haben auch Ihre persönlichen großen Kämpfe in einer Zeit gefochten, in der so etwas wie eine Sprachbürgerschaft noch möglich schien und viele Menschen mit Europa vor allem eins verbanden, nämlich diese Freiheit. Ja, ja, das ist es. Und das war auch die Perspektive meiner Generation. Und natürlich jetzt diejenigen, die darin erwachsen sind und was, das ist natürlich das Glück des Lebens, ja, die halten das für einen Naturzustand. Die Freiheit ist etwas wie die Blume, die in jedem Frühjahr plötzlich da ist. Nun, das ist natürlich die Tücke der Freiheit. Das ist etwas, was man züchten muss und was man erhalten muss. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Sie sagen, es ist zu selbstverständlich geworden, diese Errungenschaft eines freien Europas. Erstens das Niveau, all das, was wir jetzt als Krise bezeichnen und so weiter, das sind also Probleme des Wohlstands. Und verglichen damit, was man wollte damals, worüber man träumte und heute hat, das wird aber nicht mehr verglichen. Und das ist natürlich menschlich ganz normal, denn jede Biografie ist eine Spezialität, eine Sache, die man persönlich hat. Und dadurch kommen also die Tücken der Geschichte. Die Geschichte ist eigentlich das, was nicht passieren darf und das doch immer passiert. passiert. Und wir sind in einer Situation, in der die Geschichte wieder wirksam, also aufgrund des sozusagen des Wohlergehens wiederkommen könnte. Und das ist die einzige Angst, die ich habe. Mhm. Es gibt vielleicht eine Parallele, eine relativ indirekte natürlich, aber eine Parallele, nämlich zur Frauenbewegung der 70er und 80er Jahre hier in Deutschland. Jawohl. In dem Moment, in dem die Frauen zum Gang durch die Institutionen angesetzt haben, war diese Frauenbewegung eigentlich tot. Was aber einfach auch nur heißen kann, dass sie Erfolg hatte. Wir sind jetzt drin. Wir Europäer sind jetzt auch fast alle drin. Und auch wenn einzelne Länder sich noch vom Lissabon-Vertrag distanzieren, auf der Arbeitsebene ist man ja vielleicht nicht unzufrieden. Man ist nur eben auch nicht mehr sichtbar. Ja, diese selbstrealisatorische Tendenz jedes Wesens ist ja natürlich hier auch ein Stück der Problematik. Aber Sie haben recht, das ist eigentlich ein Erfolg ohne Gleichen. Nur weil man ihn nicht mehr vergleichen kann oder nicht mehr vergleichen will, ist der Erfolg praktisch nicht zu sehen. Denn Erfolge sind Kontraste mit den Misserfolgen. Und wenn man die Misserfolge erst planen möchte und vergleichen, und wenn man nicht damit vergleicht, was man verändert hat, dann kommt die Geschichte zurück. Das ist die alte Tücke der Geschichte. Wir bereiten hier ja auch ein bisschen die Wahl zum Europäischen Parlament nach. Vor kurzem habe ich eine Überschrift gelesen, die ich wirklich sehr reizend fand. Die hieß „Das hässliche Parlamentlein“. Wo haben Sie das gelesen? Das ist gut. Das ist wirklich gut. Dass die Wahlbeteiligung nicht hoch sein würde, war zu erwarten. Viele Menschen interessieren sich nicht sehr für Europa. In Deutschland, das hat das Wahlergebnis gezeigt, wurde überhaupt nur verhandelt, wie die Parteien mit der Finanzkrise umgehen, also Binnenpolitik. Und meine Frage lautet, ist das ein Vermittlungsproblem? Ist das ein Imageproblem von Europa? Wissen wir zu wenig? Oder ist die EU-Politik deshalb uninteressant, weil sie auf dem politischen Marktplatz eben nicht laut daherkommt? Ich meine, ich würde zu meinen Gedanken vorher zurückkehren. Das heißt, es funktioniert nicht. Wir haben die Möglichkeit, sozusagen das nicht mehr mit einem wirklich katastrophalen Zustand zu vergleichen. Das ist die Konsequenz des Erfolgs. Und wenn jemand sagt, es ist immer so gewesen, wenn jemand sagt, es kommen zu wenige, es ist keine Sache des Volkes oder des, also wissen Sie, dann bin ich immer nervös. Denn was ist, wenn man das richtig übersetzt, was ist das Volk? Das ist auf Lateinisch der Populus. Mhm. Und wer hat den Populus bedient? Die Populisten. Mhm. Immer. Und Demokratie ist ein Demos. Und das ist etwas anderes. Das ist also, dass diese Erfahrung haben wir seit Jahrhunderten. Wenn etwas läuft, kann es dann sehr schief laufen, weil das bis jetzt gut gelaufen war. Und die Demokratie braucht einen europäischen Demos. Sie formulieren das relativ intensiv, Jerzy Gruzsa, diese Ängste und auch die Rückschläge, die es beim europäischen Projekt ja gab in den letzten Jahren. Das waren vor allem die aufkommenden nationalistischen Töne in einigen osteuropäischen Ländern. Jawohl, ja. Und das ist natürlich der Nationalismus. Was wir haben, also die Idee der französischen Revolution in dem mitteleuropäischen Raum sozusagen nationalisiert. Und wir haben daraus einen spezifischen Nationalismus gemacht. Wir haben das mit der sozialen Gedanken verbunden. Das heißt, wissen Sie, wenn man also das Wort Nationalsozialismus sagt, dann ist das eine tschechische Erfindung aus dem Jahre 1895. Das weiß heutzutage fast niemand. Aber der Gedanke, dass die Nation also alles haben soll und dass das Soziale eigentlich nur der Nation zustünde, ist ja die erste Verführung sozusagen einer bequemen oder unbequemen Mehrheit, wie Sie wollen. Und die Gefahr, in der sich sozusagen die Minderheit, das, was Sie eingangs gesagt haben, dass das heutzutage eigentlich eine intellektuelle Sache oder und das Bürokratische nicht mehr funktioniert, das ist immer so ein Zeichen für die Situation einer Wende, die natürlich jetzt also auch eine technologische Wende ist. Die Vernetzung der Welt ist heutzutage ganz anders. Wir sitzen hier, kommunizieren, Sie sind in Köln, ich bin in Prag. Und das könnten wir auch mit Japan machen, genauso. Also die Welt verkleinert sich auf einer Seite und gleichzeitig die Intensität des Verstehens kann nicht so schnell steigen. Und das sind die komplizierten Situationen. Dass alles mit allem zusammenhängt und dass die Globalisierung unaufhaltbar voranschreitet, haben wir natürlich jetzt auch über die Wirtschafts- und Finanzkrise gesehen, die den Menschen Angst macht und die auch und auch in Europa zu einer Art geistigem Protektionismus führt. Also wenn es allen schlechter geht, dann will keiner dem anderen etwas mehr zugestehen. Sind wir auf dem Weg zu einem Europa der Intoleranz? Die Gefahr ist ja wieder da, denn nicht vielleicht tragisch oder dramatisch, aber die Gefahr, dass wir uns diese Egomanie, die nationale Egomanie wieder einmal erlauben würden, ist ja da. Und das ist kein gutes Zeichen natürlich. Sie haben vorher gesagt, wir kommen eigentlich mental mit der technologischen Entwicklung nicht mit. Was wäre nötig, um daran etwas zu ändern? Wie könnte sich ein gemeinsames geistiges Europa herstellen? Also zum Beispiel die Qualität des, wir könnten also gemeinsame Kriterien für die Bildungssysteme entwickeln. Mhm. Das wäre etwas, wo viele Reserven drin sind und wissen Sie, jeder in jedem Fußballclub weiß, dass man die Fußballspieler, also nennen Sie mir einen guten Fußballclub, in dem so eine klare nationale Einheit herrschen würde, wenn der wirklich einen großen Erfolg haben soll. Warum? Weil jeder weiß, dass da die Tore entscheiden. Mhm. Ja, wir haben dies auf unserem Gebiet noch nicht erreicht. Bei uns entscheiden nicht die Tore, sondern der jeweilige sozusagen Chef des Clubs. Was wäre auf die Bildungspolitik übersetzt? Was würde sagen, also ein gemeinsames Bildungssystem mit Kriterien. Also wir haben schon den ersten Schritt, das war der Bologna-Prozess und so weiter, aber das ist noch nicht genug. Und wir könnten das hier wirklich wesentlich tiefer entwickeln. Und wir brauchen auch eine gute Erzählung über Europa. Einen guten Narrativ. Wir haben die nationalen Narrative. Also in der Zeit sozusagen dieser Medien, sie brauchen auch eine Story über Europa, eine Familienstory, die dann läuft wirklich. Und die irgendwie alle, das kann man aber natürlich nicht bestellen. Vielleicht können Sie ja schon mal versuchen anzufangen mit dieser Erzählung. Worauf können wir denn gemeinsam bauen? Was ist sozusagen der Urgrund dieses gemeinsamen Narrativs? Also ich würde sagen, also unsere Niederlagen. Das klingt zwar so, aber wissen Sie, wie fing Europa an? Als die Franzosen und die Deutschen gesehen haben, dass das mit der Erzfreundschaft nicht funktioniert. Mit der Erzfeindschaft. Mit der Erzfeindschaft. Was blieb dann? Aber man hat diese Erzfeindschaft 150 Jahre lang sozusagen produziert. Da haben Sie natürlich einen wichtigen Aspekt angesprochen, Jerzy Grusza. Unsere Väter- und Müttergeneration hat jahrzehntelang daran gearbeitet, in Form von Austauschen, in Form von Sprachkursen, in Form von Begegnungen mit Menschen, mit Schülern, dass dieser Connex zwischen Frankreich und Deutschland jetzt so selbstverständlich funktioniert. Sie sprechen ja sozusagen für das östlichere Europa. Ja, ich meine, gibt es diese Dinge noch zu wenig? Ja, also wir haben die EU, das ist die Überwindung der westlichen Spaltung. Die mentale Überwindung, Sie können jetzt in Deutschland oder in Frankreich viel versuchen, aber die alten Schweinereien werden nicht mehr funktionieren. Das ist ein großer Erfolg und so weiter. Was die Ossis angeht, da ist immer eine Tendenz, naja gut, also wenn die Franzosen abstimmen oder Holländer und die Komplikationen mit der europäischen Verfassung dann endlich mal entsteht, ist das in 2 Jahren vergessen. Wenn aber sozusagen die Tschechen Komplikationen machen und sie machen jetzt wirklich also eine ziemlich dumme Politik, dann wird es nicht so schnell verziehen. Was heißt das? Das heißt, dass wir diese mentale Überwindung der Spaltung, das haben sie in Deutschland genauso, also die mentale Überwindung innerhalb einer und derselben Kultur hat bis heute noch nicht total geklappt. Mhm. Und wenn sie das also dann mit Polen, den Tschechen und so weiter weitermachen, dann ist die Lücke noch immer größer als die zwischen Franzosen und den Deutschen. Und hier zu versuchen, dass die Integration ist eigentlich die integrative Rolle der Deutschen, so ähnlich zu verfahren wie mit den Franzosen damals. Oder, ja, das ist also eigentlich die Pflicht. Nun, immer wird das nicht immer verstanden. Ja, es ist wesentlich einfacher, zu Putin zu fahren. Europa ist unglaublich vielfältig und definiert sich ja nicht ganz unschlau auch als Europa der Regionen. Das hat nämlich mit kultureller Identität zu tun, die ja in Zeiten der Globalisierung auch immer wichtiger wird. Und ich glaube, unsere Supermärkte zeigen am eindeutigsten, dass wir gleichzeitig, sagen wir mal, Bayern und Griechen sein können. Ja, ja. Jedenfalls kulinarisch sind wir sehr kulinarisch integriert. Kulinarisch läuft das schon. Und also in dem Sinne, bitte, das soll nicht jetzt aber sozusagen klingen, als ob ich jetzt ein Pessimist wäre. Nein, also ich bin ein erfahrener Pessimist und mein Optimismus kommt aus dieser Retrospektive. Mhm. Nicht so sehr aus der Perspektive. Aber aus der Retrospektive kann ich mich das Optimistische doch leisten. Aber lassen Sie uns ein bisschen nach vorne gucken. Ja. Ich habe die Wirtschaftskrise erwähnt und es gibt Vorschläge auf wirtschaftlichem Sektor, wie diese Krise sogar zu etwas Positivem umzudeuten würde. Ja. Zum Beispiel eine Industriepolitik für das 21. Jahrhundert zu entwerfen, die auf umweltfreundliche Technologien setzt und so weiter. Was wäre auf kulturellem Gebiet zu tun, was also uns miteinander besser verschränken würde? Also es gibt auch geistige Umweltverschmutzung. Und das hat man total unterschätzt. Also das, was wir auf der industriellen Ökologie erreichen, das muss man auch in der psychologischen Ökologie machen. Das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe. Ich weiß nicht, also das, was ich da über das Bildungssystem erwähnt habe, die gemeinsame Geschichte zu erzählen, die kommunikative Basis, nicht die Europa der Nationen, wie manche wieder jetzt predigen, sondern das Europa der Regionen, wie Sie das gesagt haben, ist eine wesentlich klügere Auffassung des Problems. Hat es denn damit zu tun, dass die Staaten noch nicht mal in der Lage sind, diese Integrationsleistung sozusagen nach innen zu erbringen? Wir diskutieren hier in Deutschland sehr viel über die Integration der Migranten, über den Islam. Wir diskutieren natürlich über die Türkei sozusagen. Wir diskutieren über die ganz äußeren Ränder Europas und wie wir mit denen klarkommen. Wir machen die kleineren Schritte zwischendurch eigentlich noch nicht hin zu den Nachbarn. Ja, ja, das ist eigentlich der Gedanke. Denn es ist natürlich sehr einfach zu sagen, integriert euch. Aber Integration bedeutet, dass sie ein Integral haben, ja, und dass sie genauso verpflichtet sind wie derjenige, der sich sozusagen integrieren soll. Mhm. Und das ist die Tücke des Objekts heutzutage. Wenn man über die Integration sagt, dann erzählt man den anderen, ja, aber bitte, du musst das und jenes, dass ich etwas muss. Als derjenige, der an der Integration interessiert ist, wird wesentlich weniger angewandt. Wir feiern in diesem Jahr 20 Jahre Mauerfall in Deutschland. Es gibt die großen Narrative inzwischen über dieses Ereignis, das ja nicht nur eine deutsche, sondern eine europäische, osteuropäische und sogar eine Weltdimension hat. Sie haben vielleicht den besseren Überblick über die Literatur. Gibt es nicht so etwas wie ein europäisches Narrativ schon? Gibt es nicht Schriftsteller, die aus jeder Region die Brücken zu schlagen versuchen? Es gibt sie schon. Nun, das Problem ist, dass in der heutigen Vermarktung, wenn Sie das dann nicht auf Englisch platzieren, nicht einmal Deutsch war früher für uns die Eintrittssprache. Und heutzutage, wenn Sie keine Übersetzung ins Englische haben, dann happert es einfach. Also ich würde sagen, wir sollten eigentlich eine gemeinsame Sprachebene auf dem kulturellen, aber europäisch. Das heißt, wir können auch die anderen Mittel benutzen, aber aus der europäischen Sicht. Es wird ja immer so ein bisschen gescherzt über Brüssel und das Babylon der Sprachen, das dort immer noch herrscht. Jedes Dokument muss in, ich weiß nicht, wie viele Sprachen übersetzt werden. Ja, ja. Wie stellen Sie sich das vor, eine gemeinsame europäische Sprache? Ich würde das, also wissen Sie, vielleicht zu provokant gesagt, das gelobte Land von heute heißt Babylonia Magna. Mhm. Und das erwählte Volk sind all diejenigen, die zwei Regeln anwenden können oder einhalten können. Das heißt, das Klügere nicht zu bestrafen und gemeinsam zu agieren. Und das ist natürlich, das klingt zu literarisch jetzt, ich weiß. Aber es ist so, diese Verkleinerung der Welt bedeutet aber nicht, dass die anderen Sprachen verschwinden. Hm. Es bedeutet eigentlich gleichzeitig, diese Sprachen zu schützen. Das heißt, sie müssen eine kommunikative Kompetenz entwickeln und das sind dann drei oder vier Prinzipien. Erstens, der erste Gedanke, das andere ist nicht automatisch schlecht. Mhm. Der zweite Gedanke, wir müssen uns irgendwie verstehen, das ist die Sprache. Und drittens, die Empathie, also die Fähigkeit, sich einzufühlen in den anderen, ist eine sehr wichtige. Und die Sprache des anderen, also immer eine kommunikative Basis zu suchen. Das bedeutet, ich weiß nicht in welcher Sprache, aber jedenfalls bedeutet diese kommunikative Kompetenz Fähigkeit, auch das, was Sie erwähnt haben. Das heißt, es stört überhaupt nicht heutzutage in all den Gadgets, wenn sich da 36 oder 37 Sprachen und Übersetzungen, erstens ist das eine gute Maßnahme für die Arbeitsplätze und zweitens ist das immer psychologisch eine wichtige Komponente der Annäherung und der Verlockung zu der Gemeinsamkeit. Mhm. Empathie ist ja wichtig, weil es uns wiederum an den Anfang ein bisschen zurückführt und zu der Frage, wie kann man Europa eine Seele geben? Indem man alle die Seelen, die sie hat, respektiert. Aber gleichzeitig nicht gegeneinander aufhetzt. Und wir sind jetzt in der Situation, dass die Seele Europas eine komplexe Gestalt ist. Und wenn man über die Seele redet, dann denkt man immer auf eine Vereinfachung. Also diese europäische Seele ist eine Komplexität. Und wir empfinden uns ja auch nicht als Europäer. Also niemand sagt, ich bin Europäer. Sie sagen das vielleicht, Jerzy Kruse, aber ja, der normale Mensch sagt das, glaube ich, nicht. Ich bin Europäer, der sagt, ich bin Franzose oder Spanier oder Tscheche. Ja, aber fliegen Sie nach China oder nach Europa, aha. Also wir sind ein Begriff. Ja, das bedeutet nicht, wie soll ich es beschreiben? Also ich habe doch meine Herkunft nicht aufgegeben, weil selbst wenn ich ausgebürgert wurde und ich weiß nicht was alles, blieb mir nichts anderes übrig, als die Sprache sozusagen der neuen Gegend anzuwenden und zu benutzen. Das Deutsche in dem Fall. Ja, und das war natürlich in meinem Falle oder im Falle eines tschechischen Schriftstellers wirklich, also wenn sozusagen der tschechische Aufstieg entstand als eine Polemik mit der deutschen Umgebung. Also ich bin die ironische, sozusagen nicht Polemik, sondern die Widerlegung dieser alten Prinzipien. Das heißt, es funktioniert. Es funktioniert. Sie geben nichts auf, wenn sie kommunizieren. Sie kommunizieren tiefer und komplexer. Das ist alles. Und das gilt auch generell. Ich halte das Europäische für eine Theorie der Komplexität. Und dass die Vereinfachungen, die jede politische Lösung braucht, haben eine Regel. Und das heißt, so wenig zu vereinfachen, wie es nur geht. Mhm. Und das ist die Regel für die europäische Zukunft. Und das Integrative, das heißt, immer wird über die Interessen geredet. Ja? Mhm. Aber Interesse auf Lateinisch bedeutet doch mittendrin zu sein, der Problematik, nichts anderes.